Unter Kontrolle oder ein amerikanisches Märchen von Bernd Lau. Nach einer Erzählung von Robert Scheckli. Regie Bernd Lau. Sind Sie endlich so weit, Lerner? Hey, Lerner, was ist? Träumen Sie? Wo haben Sie den Konverter? Entschuldigen Sie. Was habe ich? Was Sie haben. Immer lustig, was? Seit 2 Tagen kann ich die Montage nicht beschäftigen, weil Sie mit Ihrem Konverter nicht fertig werden. Aber was macht das? Wir bleiben vergnügt, was? Also, wo haben Sie das Ding? Lerner, was ist denn los mit Ihnen? Psst, seien Sie doch mal still. Hören Sie das? Hören Sie, wie das surrt? Was? Meine Kamera surrt. Ich werde von einer ununterbrochen surrenden Kamera beobachtet. Könnten Sie dabei arbeiten? Ich höre nichts. Ich höre überhaupt nichts anderes mehr. Ich kann auch an nichts anderes mehr denken. In meinem Kopf ist ein einziges Surren. Surrt Ihre Kamera auch? Was reden Sie da eigentlich, Lerner? Ich habe Briefe geschrieben, ich habe Eingaben gemacht. Alles umsonst. Soll das heißen, dass Sie hier rumsitzen und Briefe schreiben? Machen Sie mich nicht verrückt, Mann. Zeigen Sie mir Ihren Konverter. Zeigen Sie mir sofort den Konverter. Ich habe es versucht, wirklich. Aber sobald ich mit den Skizzen beginnen wollte, war nur noch das Surren da. Sie können also nicht, was? Weil Sie Geräusche hören, was? Sind Sie verrückt geworden? Seit 4 Monaten stehen hier alle Kopf wegen der neuen Sphinx. Die Regierung wartet, die Airlines warten, aber ruhig warten lassen, was? Ja, glauben Sie denn, ich kann Sie noch decken, Lerner? Wie stellt sich das denn vor? Das ist doch Sabotage. Also damit will ich nichts zu tun haben. Das ist Morrisons Sache. Wir gehen in die Direktion. Aber es ist gar nicht wegen des Laborlärms, Mr. Braun. Das müssen Sie mir glauben. Es ist nur, weil die Kamera so laut surrt. Ich will nichts hören, Lerner. Kommen Sie. Es ist auch nicht, dass es mich stört, wenn mir die Kamera bei der Arbeit zusieht. Nein, im Gegenteil. Es ist nur das Surren. Verstehen Sie? Das können Sie alles Morrison erzählen. Lass doch mal. So wild. Das gibt doch Fleckenlister. Lionel. Ach klar, Lionel Lerner, stimmt. Das weiß ich doch ganz genau. Nur sag mal, was ist denn eigentlich mit deinem Kasten? Wieso? Der Apparat ist absolut in Ordnung. Und der brummt so. Ich sag dir doch, der ist in Ordnung. Mich würde der auf die Dauer aufregen mit diesem Gebrumm. Ach, hör endlich auf! Was ist denn los mit dir? Nun komm. Komm, gib deine süßen Petten ganz dick. Das war aber gar nicht viel, sag mal. Ich glaube, wir zwei brauchen vorher noch einen kleinen, was? Komm. Auf uns zwei beide. Na, was ist denn? Du machst dir ein Gesicht. Nur weil ich deinen Namen verwechselt habe? Und sei doch nicht so empfindlich, das passiert doch schon. Ich kann nicht. Wer verlangt denn was von dir? Ich kann nicht. Du kannst nicht. Mich macht das wahnsinnig! Na, dann lass ihn doch raus. Mir macht das nichts. Ich brauche keinen Fernseher dabei. Das ist komisch, nicht? Da müsste man eigentlich mal einen Psychiater drüber nachdenken lassen. Noch nie einen Fernseher dabei gebraucht. Jetzt kommt's aus dem Schlafzimmer. Was kommt aus dem Schlafzimmer? Das Surren! Hörst du das denn nicht? Blöde Kamera! Machst du ihn an? Dann ist es hier. Und machst du ihn aus? Dann ist es drüben. Deswegen kann man ihn genauso gut anlassen. Eine Kamera ist da drin? Das ist aber sehr ulkig. Ho, ihr da. Wir gucken rein, die gucken raus. Ich kann dabei nicht. Aber eine Kamera ist doch nichts Schlimmes, Lester. Die stört uns doch nicht, hör mal. Was glaubst du denn, wie viele Kunden... Ich kann nicht, verstehst du? Mäßigen Sie sich, Mr. Lerner, mäßigen Sie sich bitte. Entschuldigen Sie, Hohes Haus. Ich bin am Ende. Wer sich an den ständigen Untersuchungsausschuss wendet, der sollte am Ende sein, Mr. Lerner. Darauf sind wir spezialisiert. Aber bevor wir in Ihre persönliche Problematik eintreten, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Für den Bericht zur inneren und äußeren Sicherheit, wie ihn Präsident Holdernox im Jahre 1998 in noch heute gültiger Form vorgelegt hat. Bitte, Mrs. Webster. Ich spreche heute in großer Sorge zu Ihnen. Die Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika ist bedroht. Unter dem Namen der friedlichen Koexistenz geht der Kalte Krieg unerbittlich weiter. Und wenn sich seine Fronten auch nicht durch unser Land ziehen, sondern durch die Rohstoffländer der Dritten Welt, so bedeutet doch gerade das eine ständige Bedrohung für unser Leben. Im Innern wird das Konzept einer erweiterten Mobilität von weiten Teilen der Bevölkerung leider nicht verstanden. Forderungen nach festen Arbeitsplätzen und Wohnsitzen leben fort, führen zu Unruhen, bis hin zu regionalen Aufständen, die nur mit Hilfe von Nationalgarde und Luftwaffe neutralisiert werden können. Es gilt in dieser Stunde zu begreifen, dass unsere traditionelle Sicherheitsstrategie nicht mehr genügt. Deshalb wird in Zukunft das Prinzip, was hat einer getan, abgelöst vom Prinzip, was könnte einer tun. Jeder Bürger dieses Staates ist grundsätzlich verdächtig. In welchem Maße er verdächtig ist, das ergibt sich individuell aus seiner Familiengeschichte, aus Psychogramm, Ausbildung, Beruf, Zugang zu wichtigen Informationen, Einfluss, Vermögen und anderen Faktoren. Je nach Verdacht wird künftig jedem Bürger ein festes Maß an staatlicher Kontrolle zugewiesen. Mir ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Aber letztlich war sie im Interesse der Freiheit von uns allen doch notwendig. Zu Ihnen, Mr. Lerner. Lionel Lerner, 32 Jahre alt, Chemophysiker, Fachbereich Raketentechnik, Verdächtiger der Klasse 18D. Ist das richtig? Das ist richtig, Hohes Haus. Ist Ihnen der Bericht zur inneren und äußeren Sicherheit bekannt? Ja, Hohes Haus. Er hing in unserem Klassenzimmer. Haben Sie Einwände gegen diesen Bericht? Nein. Denken Sie genau nach. Sind Sie voll und ganz einverstanden? Ja. Warum nicht? Gut. Dann bitte, Mr. Lerner, Sie haben das Wort. Ich? Ja. Also, es ist so, ich habe Minderwertigkeitsgefühle. Genauer bitte. Wann haben Sie welche Gefühle? Wann? Ja. Ja, wenn ich, als ich gestern mit dem Mädchen zum Beispiel, als da die Kamera so laut gesurrt hat, also da... Sie sind gehemmt, weil Sie glauben, es sieht Ihnen jemand zu. Das ist eine reizende Vorstellung, Mr. Lerner, aber unrealistisch. Stellen Sie sich den Personalaufwand vor. Sie können sich darauf verlassen, alles, was Ihre Kamera aufzeichnet, wird von Computern dann ausgewertet. Auch mit Kamera sind Sie allein. Das ist es ja. Wie meinen Sie das? Wenn die Kamera, also wenn die so, dann habe ich den Eindruck, dass sich die Regierung gar nicht für mich interessiert. Alle meine Freunde haben geräuschlose Kameras, nur ich nicht. Und dann dieser Agent, der mich beschattet, dieser Filmtyp mit seinem Schlapphut und seinem Trenchcoat, das ist doch kein Agent. Wenn ich Sie richtig verstehe, Mr. Lerner, ist Ihr Problem nicht die Kontrolle an sich, sondern die Art und Weise, wie sie in Ihrem Falle gehandhabt wird. Also, was ich will leise Kameras und leise Tonbänder und einen anständig ausgebildeten Agenten. Tja, damit gehören Sie allerdings für den inneren Sicherheitsdienst. Wir befassen uns nur mit der grundsätzlichen Verletzung von Menschenrechten durch staatliche Kontrollmaßnahmen. Weiß ich ja. Der innere Sicherheitsdienst tut aber nichts für mich. Wenn Sie mir nicht helfen... So. Mr. Lerner, eine Frage. Haben Sie Freunde? Ja. Ich meine, einflussreiche Freunde, ganz oben. Nein, wieso? Lassen Sie sich Zeit, das ist wichtig. Ja, aber was kann denn das für eine Rolle spielen? Man könnte Ihr Gesuch mit einer kleinen Empfehlung weitergeben. Aber wissen Sie, ganz ohne Freunde. Tut mir leid. Sie müssen mir helfen. Ich sagte, es tut mir leid, Mr. Lerner. Aber Sie können mich da nicht. Was soll ich denn noch? Es tut mir leid. Passengleitkarte, Freigabe rot, Freigabe blau, Impfpapiere. Bitte. Wohin wollen Sie? Ich möchte alle Brücken hinter mir abbrechen. Ich habe gefragt, wohin? In den Weltraum. Was Sie nicht sagen, sonst wären Sie ja wohl kaum hier. Wohin? Ja, das weiß ich noch nicht. Erstmal in den Weltraum, in die Tiefen des Raumes. Und wo es schön ist, da bleibe ich. Also wenn Sie die endgültige Freigabe wollen, müssen Sie sich schon gründlicher erklären. Wollen Sie sich im amerikanischen Weltraum niederlassen oder wollen Sie in den britischen oder in den französischen? Ja, ich wusste gar nicht. Der Weltraum gehört schon jemandem? Guter Mann, die Vereinigten Staaten haben den gesamten Weltraum zwischen den Koordinaten 2XA und D2B, bis auf ein unwichtiges Segment, das Mexiko gehört. Die Sowjetunion besitzt die Koordinaten 3DB bis LO2. Trostlos gegen nebenbei gesagt. Dann gibt es noch den französischen, Deutsch-West, Deutsch-Ost. Und wo ist der freie Weltraum? Den gibt es nicht. Überhaupt nirgends? Wie weit reichen denn die Grenzen? Bis in die Unendlichkeit. Ja? Ja, natürlich. Ich möchte in den amerikanischen Weltraum. In den amerikanischen, aha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, liftoff. Das Tonband gehört zur Ausrüstung des Raumschiffs. Ich will die Gelegenheit benutzen, um ein Logband zu führen. Ich werde von nun an täglich die Ereignisse eines jeden Tages, also die sollen hier drauf. Dies ist der zweite Tag. Der Start war gut. Und sonst, wenn man aus dem Fenster schaut, ist es wie immer. Ich meine, wie zu Hause. Ja, geschlafen habe ich ganz gut. Bloß mit dem Einschlafen. Ich habe schon gedacht, also das wäre was. Erst haust du deswegen ab und dann kannst du nicht einschlafen, weil es dir fehlt. Ja, und dann, Roger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macht 450 Kilo. Die müssen mich aber für einen großen Kartoffelesser halten. Was ist denn da drin? Nochmal Kartoffeln? Das sind doch keine Kartoffeln. Moment mal. Wollen Sie mir nicht heraushelfen? Oder wollen Sie den Sack wieder zubinden und das Ganze vergessen? Ja, ich meine nein. Ihre Kartoffeln sind furchtbar knollig. Das tut mir sehr leid, Miss. O'Day. Mavis O'Day. Lionel Lerner. Freut mich. Sagen Sie, könnte ich was zu essen haben, Mr. Lerner? Gern. Ich könnte Ihnen Brote machen. Ja. Wir gehen dazu am besten in die Küche. Zeit gefehlt. Alles verkrampft und verspannt. Können Sie massieren? Ich? Nein. Ach, macht nichts. Miss O'Day. Ich habe eine Frage. Was tun Sie hier? Die Frage habe ich gefürchtet. Sie werden es nie begreifen. Schauen Sie da hinaus. Das habe ich gesucht. Was? Ich wollte frei sein. Sie halten mich sicher für eine Romantikerin. Ich gehöre zu den Menschen, die mitten in der Nacht Gedichte rezitieren und vor irgendeiner Statue in Tränen ausbrechen. Gelbes Laub bringt mich zum Zittern. Und der Tau auf einer grünen Wiese ist für mich der Tränenflur der Erde. Ist es wahr? Hier ist Ihr Brot. Danke. Ich komme auf der Erde nicht mehr aushalten. Diese Beschränkungen, Disziplin, kalter Krieg, heißer Krieg, alles. Ich wollte durch grüne Felder schweifen und durch düstere Wälder laufen und lachen und singen. Ja, aber wie sind Sie denn da gerade auf mich gekommen? Sie waren unterwegs in die Freiheit. In Ihrer Handtasche waren 5 Lippenstifte, eine Puderdose, 4 Fläschchen Venus V-Parfum, ein kleiner Gedichtband und, naja, und dann noch im Futter versteckt eine Plakette. Sonderermittlungsdienst FBI. Und was jetzt? Am besten, ich sage ihr von vornherein, dass ich Bescheid weiß, damit sie sich gar keine Mühe macht. Ich hatte ja gleich so ein Gefühl. Welcher normale blinde Passagier redet schon so? Gelbes Laub bringt mich zum Zittern. Du lieber Gott, wenn das kein Agent ist. Trotzdem, irgendwie freue ich mich. Ich weiß jetzt, dass meine Regierung mich noch nicht abgeschrieben hat. Geht's? Es dauert noch ein bisschen. Von Elektroherden verstehe ich nicht viel. Meinetwegen können Sie sich ruhig Zeit lassen. Das Gemüse ist noch nicht so weit. Was gibt's denn heute? Wird nicht verraten. Mavis, ich möchte Ihnen was sagen. Ja? Ich möchte Ihnen sagen, dass ich sehr froh bin, dass Sie hier sind. Und dass Sie für uns beide kochen. Ja. Sie kochen wie meine Mutter. Ist das ein Kompliment? Oh ja, wenn Sie wüssten, wie meine Mutter gekocht hat. Au! Oh! Leine, haben Sie sich verletzt? Es geht schon wieder. Nur ein Schlag. Dieses verdammte Baujahr 91. Wieso, was ist denn damit? Ach, dass das Ding hier gebaut worden. Das Surren ist wieder da, ja. Mavis hat das ganze Schiff von oben bis unten mit Kameras vollgestopft. Eng ist es hier. Au, man verdreht sich alle Knochen. Oh Himmel, jetzt ist auch noch das Bein eingeschlafen. So weit ist das schon. Ich muss mich in meinem eigenen Raumschiff verstecken. Ich glaube, ich muss ganz deutlich werden, Miss O'Day. Was Sie uns bisher geliefert haben, ist jämmerlich. Aber Mr. Mitchell... Absolut jämmerlich. Aber ich habe die Apparate genau nach Plan aufgestellt. So haben Sie das. Gratuliere. Glauben Sie, wir haben nichts Wichtigeres zu tun, als Ihrem Mann den ganzen Tag bei Reparaturarbeiten zuzusehen? Wir machen keine Do-it-yourself-Kurs, Miss O'Day. Sondern wir wollen wissen, was der Mann für ein Mann ist. Was er denkt, was er fühlt, was er vorhat. Klar? Wissen Sie, wozu ich jetzt Lust habe? Wozu? Das haben wir zu Hause oft gemacht. Als unsere Familie noch in Ordnung war. Nach dem Mittagessen erst eine Tasse Kaffee und dann ein Spiel. Die ganze Familie. Das war immer sehr schön. Och, spielen? Was denn spielen? Och, ich wüsste schon was. Das Wahrheitsspiel. Das Wahrheitsspiel? Mhm. Das kenne ich nicht. So ein Spiel kann viel dazu beitragen, dass man sich näher kommt, Lionel. Man erfährt Dinge voneinander, die man sonst nie erfahren würde. Meinen Sie? Zum Beispiel wird der Mann gefragt, ob er lieber eine Frau wäre. Und die Frau wird gefragt, ob sie lieber ein Mann wäre. Interessant, oder? Solche Sachen? Eine andere Frage heißt, haben Sie oft Fluchtfantasien? Toll, was? Da könnte ich stundenlang drüber reden. Oder finden Sie nicht auch, dass der Staat dem Glück des Menschen im Wege ist? Ah, ich verstehe schon. Man bekommt einen tiefen Einblick in die Seele des anderen. Ich bin gespannt auf Ihre Seele, Lionel. Wir fangen einfach mal an. Wenn es keinen Spaß macht, können wir ja gleich wieder aufhören. So, jetzt müsste ich nur mal da oben dran. Würden Sie mich festhalten? Der Hocker ist ein bisschen wackelig. Gern. Geht es so? Ja, danke. So komme ich dran. Halten Sie mich! Keine Angst, Mavis. Haben Sie keine Angst? Ach, was war denn das? Ich bin ja bei Ihnen. Ich halte Sie ganz fest. Was kann das gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ja, wollen Sie nicht nachsehen? Was haben Sie denn? Sie können mich jetzt wirklich loslassen, Lionel. Ich weiß, Mavis. Mavis, wir kennen uns noch nicht lange, aber... Ach, dann lassen Sie mich da endlich los! Da ist jemand. Da draußen ist jemand. Was? Sie müssen sofort anhalten, Lionel. So tun Sie doch was. Ja, sicher. Der fliegt neben uns, ohne Flugzeug, im Raumanzug. Ja, du, bremsen Sie doch! Wir machten uns also mit unserem Raumschiff auf den Weg. Sobald wir diese verlassene Gegend hier erreicht hatten, sagte er zur Mutter, Ruth, er ist alt genug, um sich selbst durchzuschlagen. Meine Mutter entgegnete, Dirk, er ist noch so jung. Aber meine weiche Mutter war dem unbeugsamen Willen dieses Mannes nicht gewachsen. Er steckte mich in einen Raumanzug, reichte mir eine Schachtel Signalraketen und sagte, heutzutage kann es auch ein junger Mann im Weltraum zu was bringen. Sir, sagte ich, im Umkreis von einem halben Lichtjahr gibt es nicht einen Planeten. Du schaffst es schon, sagte er grinsend und setzte mich auf diesem Gesteinsbrocken ab. Gott sei Dank kamen Sie hier vorbei, sonst wäre es aus gewesen. So war das also. Sie glauben mir doch, Sir. Du kannst bleiben. Mavis, bringen Sie ihn bitte ins Bett. Vorher werden wir beide uns noch ein bisschen waschen, was, Roy? Dann schläft es sich noch mal so gut. Okay, Miss. Der zweite Spion ist da. Kam auf einem Steinbrocken angeritten. Durchs Weltall. Unauffälliger ging's nicht. Die Herren von der Regierung mussten wieder beweisen, was ich ihnen wert bin. Schicken die ein Mädchen direkt aus dem Abendkurs. Und einen 12-jährigen Knirps. Ja, 12 Jahre alt. Die wollen mich fertig machen. Immer noch. Ich hab die Nase voll. Schluss. Ich will nicht mehr. Ich will hier raus. Der nächste Planet, der in Frage kommt, der wird genommen. Roger. Er will landen. Fabelhaft. Dann haben wir ihn. Soll ich versuchen, die Landung rauszuschieben? Bist du verrückt? Denk doch mal nach, Junge. Der soll ruhig landen. Der muss sogar landen. Damit er endlich aus der Reserve kommt. Alles klar? Ladies and Gentlemen, wir gehen runter. Stopp. Bitte stopp nochmal, Roy. War noch was, Sir? Ich weiß nicht. Ich meine, wenn wir landen, dann müssen wir da unten bleiben. Und leben. Könnt ihr das denn so einfach? Noch eine Runde, Roy. Nur noch eine, bitte. Okay, Sir. Sie haben das Kommando. Mir gefällt's, Lionel. Dies wunderschöne Grün. Das müssen herrlich frische Wiesen sein. Und die dunkleren Stellen dazwischen... Das sind düstere Wälder. Wie habe ich mir die immer gewünscht? Dazwischen spiegelglatte Flächen und Linien. Wasser. Ein kleines Paradies. Und das Rote? Was denn mit dem Roten? Das sieht gefährlich aus. Das könnten Felsen sein, Sir. Zum Klettern. Ich will aber nicht klettern. Ist der nicht überhaupt viel zu klein? Für uns drei? Na und die Tiere. Unsere Tiere müssen auch Platz haben. Ach. Die drei Container voll. Solange sie eingefroren sind. Aber wissen Sie, was da alles rauskommt, wenn wir sie auftauen? Nein. Ich auch nicht. Welche Auswahl haben Sie, Sir? Noahs Ark. Noahs Ark von Libis? Ich werd verrückt. Davon habe ich zu Hause ein Album. Wenn mein Vater nach Hause kam, hat er mir damit die Tiere erklärt. Weißt du, wie viele Tiere da drin sind? Also, ich finde, dass zu viele Haustiere dabei sind. Aber der Planet reicht. Wir haben jetzt 1628 Kilometer die Runde. Wenn Sie die Höhe abziehen, bleibt immer noch mehr Platz als in ganz Texas. Dann schalte bitte nochmal den Action-Sensor ein. Glauben Sie, dass der beim 5. Mal was Neues zeigt, Sir? Bitte, Roy. Okay, Sir. Was habe ich gesagt, Sir? Nicht die Spur von Leben. Hoffentlich ist der Sensor in Ordnung. Ja, wäre das denn schlimm, wenn da unten ein bisschen Leben wäre? Schlimm? Sie müssten mal mit mir träumen. Dann wüssten Sie, was uns blüht. Obwohl ich immer umgekehrt träume. Ich lande als Wesen von einem anderen Stern auf der Erde. Und sofort nach der Landung geht's los. Ich bitte um Bettle, aber entweder Sie erschießen mich oder Sie sperren mich in den Zoo. Das sollen Sie mal versuchen, Sir. Lieber nicht. Der Sensor muss in Ordnung sein. Wir machen Schluss mit dem Hin und Her. Wir landen. Okay, Sir. Alles klar? Ladies and Gentlemen, wir gehen runter. Hören Sie sich das an, Lionel. Hören Sie das? Was? Ich habe Angst, Lionel. Aber ich höre gar nichts. Diese Stille. Alles schweigt. Ich glaube, hier lauert was Schreckliches auf uns. Sie brauchen noch keine Angst zu haben, Mavis. Es ist still, weil wir allein auf diesem Planeten sind. Ich mag das. Wir könnten ihn Little Calm nennen. Er ist klein und er ist ruhig. Ich möchte hier nicht bleiben, Lionel. Ich fürchte mich. Aber wieso denn? Wenn Sie die Stille nicht vertragen, wir machen sofort Schluss damit. Wir brauchen nur die Vögel aufzutauen und vielleicht noch die Insekten. Und schon haben Sie den schönsten Krach. Sir, als erstes müssen wir die amerikanische Flagge in den Boden pflanzen. Zum Zeichen, dass dieser Planet bis in alle Ewigkeit in der Hand der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Da macht dir man keine Sorgen, das ist ja sowieso. Alles zwischen 2XA und D2B ist in der Hand. Sind Sie kein Patriot, Sir? Mavis! Ja? Gehen Sie da rüber! Rein, dann Baum! Ja, gut so! Kann ich? Luke, auf! Gott, nochmal, der ist ja schon wieder schief. Kannst du nicht ordentlich festhalten? Den Zaun kriegen wir doch nie hin. Ach, mein Rücken. Ah, dieser verdammte Rücken. Sie sind die Arbeit nicht gewöhnt, Sir. Merkst du das auch schon? Halt fest! Und lass das blöde Sir! Ich heiße Lionel! Wir sind schließlich. Ich bin kaputt. Die Haut hängt mir von den Händen, so ist Fleisch. Damit kann man doch keinen Hammer anfassen, das ist doch unmenschlich. Ich bin kein Planetenpionier, da hilft auch kein Pionierset. Dazu muss man Kraft haben und Geschicklichkeit. Und nicht nur zwei linke Hände. Das ist albern. Im Freien aufstellen. Ich dachte nur, dass das vielleicht auffällt. Machen Sie mich doch nicht wahnsinnig. Sie sollen Ihren Mann auf Schritt und Tritt unter Kontrolle halten und mich über jeden Schritt informieren, klar? Das kann ich nicht. Ich habe viel zu viel zu tun. Sie tun das, was ich Ihnen sage, sonst gar nichts, oder? Das Tier will hier raus, Lionel! Hilfe! Ich am Schwanz ziehen! Oh. Hier werde ich feierlich zum Wächter von Kühen und Pferden bestellt, zum Beschützer von Enten und Gänsen, zum Verteidiger von Hühnern und Schweinen, zum Freund von Hunden und Katzen. Das wäre alles halb so schlimm, wenn wir mit der Milch was anfangen könnten. Aber jeden Morgen 20 Kühe melken und anschließend die Milch wegschütten, das ärgert mich. So? Was würden Sie denn machen? Ich würde gern endlich mal was von unserem Freund Lerner hören. Ach, alles in Ordnung, keine Bange. Aber was machen wir mit der Milch? Haben Sie eine Idee? Wir haben schon überlegt, ob man nicht vielleicht... Lass mich damit gefälligst in Ruhe. Du sollst deinen Mann überwachen. Der Name ist Lionel Lerner, falls du das vergessen hast. Kapiert? Er hat sich sehr verändert. Etwas genauer, bitte. Ja. Wie soll ich Ihnen das erklären? Ich finde, er ist selbstbewusster geworden. Nein, das ist nicht das richtige Wort. Ich meine, es ist nicht so, dass er nun auf einmal mit allen Schwierigkeiten spielend fertig wird. Überhaupt nicht. Das wäre ja auch unmöglich. Er ist ja auf nichts vorbereitet, genauso wenig wie Roy und ich. Aber wie er die Probleme anpackt und wie er reagiert, wenn wieder was schiefgegangen ist. Also, ich finde, er ist irgendwie mutig geworden. Ich bewundere ihn. Und jetzt verraten Sie mir bitte nur noch den Hochzeitstermin, damit ich mir den Tag frei halten kann. Wie meinen Sie das? Ich will keine Liebeserklärungen. Ich will sachliche Berichte, klar? In 22 Tagen haben wir für sämtliche Tiere Ställe und Futterplätze und entsprechende Gehege gebaut. In 22 Tagen. Als nächstes sind die Felder dran. Das wird wahrscheinlich noch schlimmer als mit den Tieren. Land roden, Bäume abholzen, pflügen, säen, bewässern, was weiß ich. Oder zurück zur Erde. Ich will nicht. Mavis, ich möchte Ihnen was sagen. Ja? Ich wollte Ihnen schon sehr lange sagen, dass ich... dass Sie sehr schöne Haare haben. Das wollten Sie mir sagen? Ja. Danke, Lionel. Sie sind sehr lieb. Ja. Und außerdem habe ich gedacht... Ja? Ich... Kann ich noch einen Apfel haben? Gern, Lionel. Bitte. Ach, mir schmeckt kein Apfel. Lionel? Ja? Ach, nichts. Lionel? Ja? Lieber Lionel, könnten Sie jemals für mich... Was, Mavis? Sprechen Sie weiter. Was darf ich für Sie können? Liebe Mavis... Lionel! Oh Gott, da kommt jemand! Eine Rakete! Ausgerechnet jetzt eine Rakete! Keine Angst, Mavis, die werden abgefertigt. Darauf können Sie sich verlassen. Und wenn das gar keine Menschen sind? Hallo! Guten Tag, Mister. Ich hoffe, ich störe nicht. Sie konnten keinen passenderen Moment erwischen. Mein Name ist Ed Willis. Ich bin Vertreter der Goodwater Limited. Wollen Sie mir was verkaufen? Ich brauche nichts. Die Goodwater Limited hat ein Gerät entwickelt, mit dessen Hilfe man Planetenfeuchtigkeit in Trinkwasser umsetzen kann. Eine sensationelle Erfindung. Auf Little Kam ist Wasser genug. Ich brauche Ihre Sensation nicht. Nein, wenn das so ist, dann nichts für ungut, Mr. Lerner? Ja, Lerner! Kommen Sie gut nach Hause, Mister! Hat mich gefreut, Mr. Lerner. Auf Wiedersehen! Bloß nicht. Was denn jetzt noch? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, hier, das ist es. Ihre Sphinxröhre ist hin. Die müssen Sie auswechseln, das ist dann schon alles. Was auswechseln? Ach du meine Güte. Ich glaube, ich habe gar keine Ersatzröhre mit. Wer denkt denn auch an sowas? Können Sie mir vielleicht aushelfen? Was, ich? Ich fahre Baujahr 91. Da gab es noch gar keine Sphinxröhren. Ja. Was mache ich denn dann? Da bleibt ja wohl nicht viel. Ich fürchte, ich muss die Röhre neu produzieren. Aber das Verfahren dauert 3 Monate. Ich weiß, Mr. Wallace. Ich kenne das Verfahren. Ich habe zufällig in der Firma gearbeitet. Ja, das ist mir sehr peinlich, Mr. Lerner. Aber ich müsste die Zeit... Hier bleiben. Vermutlich, Mr. Wallace. Ja. Also ich begreife das einfach nicht. Ich begreife das nicht, wie das passieren kann. Vielleicht verträgt Ihre Röhre Schläge mit dem Beil nicht so gut. Seine Wasserfirma ist die Abwehr. Hat mich nicht überrascht. Wer sonst zerdeppert seine Röhren mit dem Beil? Die meiste Zeit läuft er mit Kamera und Notizblock herum. Soll er doch. Aber der Idiot hat Mavis und Roy angesteckt, ja. Die beiden filmen und funken genau wieder wie früher. Und Mavis geht auch nicht mehr mit mir in den Wald. Kein Picknick mehr. Gar nichts. Jetzt sitze ich hier allein mit meinem Logband. Aber du kommst auch dran, Mister. Verlass dich drauf. Sagen Sie mal, sind Sie verrückt geworden? Sie wollen mit uns über Landwirtschaft diskutieren? Ja, wenn ich die Landwirtschaft nicht übernehme, will er mich einsperren. Das hat er wenigstens gesagt. Ich denke, Sie waren früher mal Gärtner. Ja, dann aber... Dann werden Sie doch wohl irgendwas zu Wege bringen, was für Laien wie Lerner nach Landwirtschaft aussieht. Wenn ich irgendwas mache, kommt auch irgendwas raus. Und was wird, wenn die Erträge nicht ausreichen? Na und? Sie arbeiten nicht als Gärtner, sondern als Agent bei der Abwehr, verstanden? Tja, das ist gar nicht so einfach, Mr. Lerner. Wissen Sie, das Problem ist, dass wir so gut wie nichts wissen. Noch nicht mal, was wir wollen. Zum Wohl. Der zieht durch. Vielleicht kommen Sie jetzt mal zur Sache. Ja, also, wie gesagt, wir wissen nicht, was der Boden hergibt. Wir wissen nicht, wie lange eine Ernte reichen muss, weil wir den Jahresrhythmus von Little Calm noch nicht kennen. Wir wissen noch nicht mal, wie groß unser Bedarf ist. Dann was schlagen Sie vor? Alles hinschmeißen, nach Hause fahren. Oh. Ja. Hier. Daran habe ich die letzten Tage gearbeitet. Das hier, das soll das Zelt sein. Und hier sind die Ställe, das ist die Weide und hier ist der See. Mhm. Das ist die Wiese und das dazwischen ist der Wald. Ich habe gedacht, ja, wenn wir diese ganze Fläche bis hierhin, wenn wir daraus Ackerland machen, das müsste doch in jedem Fall reichen. Ne? Sowohl. Oh. Na? Was sagen Sie dazu? Ich sehe nur, dass viel Wald auf Ihrem Acker steht. Der weg muss. Warum nehmen wir nicht die Wiesenstücke und lassen die Bäume dazwischen stehen? Dann müssen wir hier am See eben weiter runter. Das reicht doch genauso. Ja, Sie entscheiden. Aber wissen Sie, ich bin auch kein Freund von Bäume fällen, können Sie mir glauben. Aber es wäre besser. Ja, wieso denn, Herr Gott, nochmal? Einmal ist es unpraktisch, wenn alles verstreut liegt für die Bewässerung, fürs Anbauen, fürs Ernten. Unpraktisch. Ja. Aber doch nicht unpraktischer als die Quälerei mit den Bäumen. Und dann das Ungeziefer. Der Wald zieht Riesenmengen Käfer und Ameisen und Läuse und Mäuse und was weiß ich noch groß. Wenn Sie winzige Felder in den Wald setzen, dann haben Sie laufend mit dem Zeug zu tun. Die sitzen im Getreide, die machen die Kartoffeln kaputt, die fressen das Gemüse. Sie haben aber ein Tüchchen Schlag im Arm. Finden Sie, Mr. Wallace? Ich hätte nicht gedacht, dass wir in dem Tempo vorwärts kommen. Möchten Sie einen Schluck? Mhm. Ja? Danke. Mr. Lerner, ich meine, Sie haben natürlich das Sagen. Ich meine, nur wenn Sie wollen. Ich heiße Ed. Prost, Ed. Prost, Lionel. Wir reisen von Planet zu Planet und sehen uns um. Und wo wir bei der Ernte helfen können, da bleiben wir eine Weile. Dann sind Sie interplanetarische Erntehilfsarbeiter. Genau, junger Mann, genau das sind wir. Und deshalb wollten wir Sie fragen, ob wir Ihnen bei der Ernte helfen können. Das lohnt nicht, noch nicht. Bei uns wächst nämlich gerade das erste Gemüse. Aber vielleicht in 4 Monaten. Ja, gern, wir kommen wieder, wenn Sie so wollen. Ihre Sphinxröhre ist kaputt. Alle Achtung, junger Mann. Wie haben Sie das so schnell rausbekommen? Ich verstehe ein bisschen was davon. Mhm. Ich nehme an, Sie haben keine Ersatzröhre mit? Es ist uns furchtbar peinlich. Das macht doch nichts. Leider werden Sie 3 Monate bleiben müssen, bis die neue Röhre fertig ist. Bisschen mehr her zu mir, bitte, ja? Ist es hier? Ja, ja, so, so? Ist prima. Ja. Würden Sie bitte 2 Schritte vom Eingang weggehen? Und ja, ja, nein, und lächeln, bitte, lächeln. Lächeln. Ja, ja, ja. So, nun bitte noch eins, alle zusammen vor dem Gatter, ja? Ja, einer, wenn es geht, auf die Holmen. Ja, Sie am besten, das ist gut, das ist gut. Und der Kleine bitte vor die anderen? Ja, knie dich hin. Ja, prima, so, Achtung. Aber nicht so brummig, Junge, es tut nicht weh. So, ist schön, ja, fabelhaft. Ja, noch. Danke, so. Sehr gut, das war's schon. Ja, vielen Dank Ihnen allen, auch im Namen von Galaxy News. Ja, leider müssen wir gleich weiter. Sie wissen ja, als Fotoreporter ist man immer auf Achse. Ist es die Sphinxröhre? Wir haben noch nicht nachgesehen. Verlassen Sie sich drauf. Typischer Fall von kaputtgeschlagener Sphinxröhre. Ersatz haben Sie nicht? Nein, wer konnte auch ab? Eben, aber das macht gar nichts. Sie bleiben 3 Monate hier, bis dahin ist die neue Röhre fertig. Inzwischen haben Sie Gelegenheit für hochinteressante Fotos. Ich darf der Reihe nach vorstellen. Mavis O'Day. Sie ist für den häuslichen Bereich zuständig. Roy Evans, ihm untersteht die Versorgung der Tiere. Und Ed Wallace, er hat den Ackerbau übernommen. Ich selbst bin für die Technik zuständig, also in erster Linie für die Energieversorgung und für Bauvorhaben aller Art. Und außerdem haben wir einige Gäste, die sich an der Arbeit beteiligen. Mr. und Mrs. Wilkins. Hallo. Miss Regan. Und Miss Blake. Ich vermute, Sie wollen einziehen. Sagen Sie nichts, Mr. Todd. Ihre Sphinxröhre ist kaputt, Sie haben keine Ersatzröhre dabei, deshalb wollen Sie die nächsten 3 Monate bleiben. Sie dürfen. Ich stelle mir vor, dass auf diese Weise eine großartige Reportage über Little Calm entsteht. Die Erntehilfsarbeiter sind vom regionalen Geheimdienst, die beiden Fotografinnen vom Informationsbüro der Regierung und der Journalist vom Rat für Raummoral in Idaho. 8 Agenten nur für mich. Gut und schön, aber jeder für sich 3. Garnitur, höchstens. Egal, sie sind sehr nett und sehr zuverlässig. Und längst nicht überall so tollpatschig wie beim Spionieren. Virginia Blake zum Beispiel hat fabelhaft sinnvolle Apparate gebaut. Oder Randolph Todd. Für den ist das hier das Paradies. Er schneidert und näht und strickt. Da gibt's nichts zu lachen. Wirklich schöne Sachen. Warum sage ich es eigentlich nicht? Es geht mir gut. Ja, es geht mir gut. Bloß eng ist es natürlich geworden. Ich will kein Haus bauen. Ich hasse das. Wer soll denn das aushalten, das endlose Schleppen und Keuchen und Schwitzen? Oh, wir helfen dir doch, damit du nicht ganz allein bist, wenn du unser Haus baust. Den Bauplan habe ich noch nicht angefangen, weil ich finde, dass wir das gemeinsam entscheiden sollten. Aber ich denke mir, wenn wir für jeden 1 Zimmer rechnen, dann sind das zusammen 9. Dazu einen großen Gemeinschaftsraum. Also den würde ich schon sehr groß bauen wollen. Am besten gleich mit einer Terrasse. Oh, Terrasse ist gut. Dann brauchen wir eine Küche, in der wir auch zusammen essen können. Dann brauchen wir eine Vorratskammer. Wir brauchen 2 Toiletten und 2 Duschen. Und vielleicht würde ich vorschlagen, noch 2 Arbeitsräume, davon eine Werkstatt. Ja, hört nicht auf. Da haben Sie recht. Stopp, stopp, stopp, stopp! Absetzen! So schaffen wir das nicht. Uns fehlt noch einer. Ed? Ed, komm bitte mal rüber und hilf uns. Wir schaffen das nicht allein. So, Sie haben zu tun. Natürlich haben Sie zu tun. Sie haben alle 24 Stunden einen Bericht zu senden. Und nicht alle 24 Tage, klar? Aber ich versuche Ihnen doch gerade zu erklären, warum das nicht möglich ist. Ich kann nur wiederholen, was ich schon vor 4 Wochen gesagt habe. Er hat das Haus einwandfrei entworfen. Tut mir leid. Ich sehe ihn nur 2 Stunden am Tag. Was soll ich da melden? Er arbeitet. Ja? Ed, wir kriegen den Stützbalken nicht alleine hoch. Das ist aber auf dem Boden. Ja. Dann mal los. Also, fertig. Mhm. Hau! So mit Äxten, Hämmern und Sägen hantieren. Jeden Moment stürzt ein Baum um. als sich vorstellen, dass ich mit dem Überleben alle Hände voll zu tun habe. Wer soll unter den Umständen noch auf Lerner achten? Mein Rücken. Wer macht das nicht mehr lange? Guck mal hier, dein Rücken braucht ein bisschen Pflege. Komm, komm. Ich mach das mal. Ich massiere mal ein bisschen. Oh, höher. Höher. Oh, ich möchte auch massieren gehen. Noch ein bisschen links. Ein bisschen da. Ja, da. Auf. Ja. Nicht auf. Finden Sie? Und wie? Mir geht richtig der Fuß drauf. Gefällt Ihnen unser Haus? Sehr. Es ist genauso geworden, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Sander! Michael! Was ist denn? Können Sie einen Augenblick kommen? Ja, was ist denn? Auf das neue Haus. Auf seinen genialen Architekten. Ach, nun übertreiben Sie. Virginia und Randolph meinen es ernst. Sie lieben sich. Ja? Sie haben mich heute gefragt, ob Sie zusammenziehen wollen. Bitte, Roy! Was haben Sie geantwortet? Ist was? Du kommst schon. Soll ich Ihnen das vielleicht verbieten? Das erste Liebespaar auf Little Crown. Ich habe schon gedacht, wenn wir Ihnen unser altes Haus geben würden, dann wären Sie noch ungestörter. Nein, lieber nicht. Ich meine, vielleicht kann das jemand anders noch mal besser gebrauchen. An wen haben Sie dabei gedacht, Leila? Ich? Leila! An wen ich gedacht habe? Ich auch, Randolph. Ja, zum Beispiel. Es könnte ja sein, dass da noch ein anderes Paar kommt. Ja, vielleicht sogar eines mit Kindern. Eine ganze Familie. Oder vielleicht ist Mavis. Mavis, wir sind ja ganz allein. Wo sind denn die anderen? Wir waren lange nicht mehr allein, Leine. Es muss etwas passiert sein. Seit 4 Stunden drücken sie sich draußen herum, laufen aufgeregt hin und her und flüstern. Vorhin war ich draußen und hab gefragt, was los ist. Keine Antwort, aber todernste Gesichter. Ob die Erde Krach geschlagen hat? Vom Spionagestandpunkt aus gesehen, kommt doch bestimmt nicht mehr viel raus. Ich habe so ein flaues Gefühl. Ich glaube, ich habe Angst. Lionel, es ist so furchtbar. Wir alle sind Agenten der Regierung. Nein. Sie etwa auch, Mavis? Ich auch, Lionel. Und jetzt ist alles vorbei. Vorbei? Wieso? Eine Überprüfung hat ergeben, dass dieser Teil des Weltraums gar nicht zu den Vereinigten Staaten gehört. Ach du je, wozu gehört er denn? Bei der internationalen Vermessung muss eine Panne passiert sein, weiß der Teufel wie. Wahrscheinlich wegen der gekrümmten Räume. Man ist international der Auffassung, dass der ganze Sektor Ihnen gehört. Mhm. Mir? Ihr spinnt. Mir doch nicht. Doch. Sie haben es verdient, mein Junge. Ja, ist das wirklich wahr? Ja. Das ist ja ungeheuer. Aber an sich ist das doch gar nicht schlecht, oder? Ab jetzt seid ihr meine Gäste. Danke, mein Junge. Leider können wir das nicht annehmen. Wir sind Agenten, Lionel. Mit dem Auftrag, einen Amerikaner auf amerikanischem Boden zu beschatten. Das hat sich nun erledigt. Die Regierung hat uns abberufen. Abberufen? Ja, heißt das, ihr wollt weg? Wir haben kein Recht, hier zu sein. Wir fliegen morgen. Aus. Alles aus. Mavis geht weg. Roy und Ed. Und Virginia, Randolph und Betty, Michael und Amanda, alle gehen sie weg. Ach, das ist ja deine Einsamkeit, das ist ja gewollt, jetzt ist sie da. Aber denen geht's auch nicht besser. Zurück in die Staaten. So einen Verdächtigen wie mich kriegen sie nicht wieder. So einen Planeten auch nicht. Roger. Wir wollen den Abschied nicht zu lang machen. Wiedersehen, Lionel. Tschüss, Lionel. Mach's gut. Lieb wohl, Lionel. Mavis. Ja? Mavis. Ja, Lionel. Mavis, ich muss dir noch sagen. Ich wollte dir immer sagen. Schon damals im Raumschiff wollte ich dir sagen. Unterm Wasserfall und gestern beim Tanzen. Ich wollte dir sagen... Ja? Lionel, Liebster. Ich liebe dich, Mavis. Hm. Macht es euch zum Schluss doch nicht so schwer, Kinder. Ich glaube, ich bleib hier, Ed. Mavis. Wenn Mavis bleibt, will ich auch bleiben. Wenn ich darf. Darf ich? Klar darfst du. Danke. Ach, da fällt mir gerade ein, dass ich mit dem Veredeln der Obstbäume gar nicht fertig geworden bin. Das ist eigentlich hässlich, euch damit sitzen zu lassen. Ich glaube, ich muss das erst noch in Ordnung bringen. Na, ihr? Gar nicht so einfach, sich von hier loszureißen, was? Amanda, mir ist was dazwischen gekommen. Hm? Weißt du, ich hab doch die Obstbäume total vergessen. Ja, die muss ich noch fertig machen. Man kann doch nicht einfach alles so stehen und liegen lassen. Hör gut zu, Michael. Die bleiben und helfen, wie sich das gehört. Und wir verschwinden, obwohl die Ernte vor der Tür steht. Nun erzähl bloß noch, dass du dich meinetwegen vor der Ernte drückst. Dann ist ja gut. Ich gehe schnell mal rüber und sag den anderen Bescheid, dass wir noch bleiben, bevor die losfliegen. Und sonst hat niemand Interesse von euch, Bürger von Little Calm zu werden? Mit dem Herzen sind wir doch längst Little Calmer, mein Junge. Und mit dem Rücken. Bloß offiziell, zur Sicherheit. Da wären wir gern noch ein bisschen Amerikaner. Zur Sicherheit Amerikaner? Weißt du inzwischen, wer in unser altes kleines Blockhaus zieht? Ja, du auch? Ja. Ach, jetzt wird es ruhig und friedlich auf Little Calm. Warum? Wenn ihr nicht mehr hinter mir her seid wie die Wilden. War das schlimm für dich? Nicht besonders. Aber so ist es besser. Schmeckt Ihnen Wein? Ja. Schmeckt Ihnen Bier? Nicht besonders. Warum wollen Sie das wissen? Ich komme von Meinungsforschungsinstitut. Arcus. Wir machen ein Vortrag. Ihre Sphinxhöhre ist im Eimer. Verstehen Sie? Unbrauchbar. Sie sitzen hier leider 3 Monate fest. 3 Monate. Sie, 3 Monate. Prospekte mitgebracht. Unsere beliebten Kombinationsreisen. Urlaub am Meer und im Gebirge. Urlaub in der Metropole und in der Wüste. Nur wegen eines Urlaubs soll man quer durchs Weltall gondeln? Sagen Sie, wer macht denn sowas? Wir sind erst am Anfang, aber wir wissen genau, dass wir in einigen Jahren... Oh, Sie benutzen einen Hammer. Das ist aber apart. Wie meinen Sie? Oh, das ist nicht so wichtig. Es ist nur, dass man sich so an die Beile gewöhnt hat. Sie bleiben also 3 Monate. das linke Auge zu. Löschen Sie. A, B, L, A, D. Halten Sie das rechte Auge zu. Lesen Sie. 7, 9, 3, 8, 5. Danke. Pressen Sie nun die linke Hand auf das linke Ohr. Sprechen Sie. Für Sie ist es sicher äußerst unangenehm, aber ich freue mich, dass Sie noch bleiben. Ich möchte, dass Sie auch die Augen und Ohren meiner Freunde untersuchen. Ja, Augen und Ohren von Freunden. Ja, ja. Little Cam ist Ausland, na klar. Wir sind für alle Länder der Erde Ausland. Und fürs Ausland hat bekanntlich jedes Land seinen Nachrichtendienst. Hätte man gleich dran denken können. Dabei alles nette Leute, lustig und fleißig. Und jeden Tag kommen neue. Wie viele es jetzt sind, weiß ich gar nicht. Ich habe den Überblick verloren. Moment, letzte Woche haben wir ja den 150. Besucher gefeiert. Ein Witwer aus Marrakesch, höchstens 1,50, Riesenohren, ein ulkiger Kerl. Und was der schon alles erlebt hat, er hat mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Natürlich kein Wort wahr. Aber zum Spionieren hat er genauso wenig Zeit wie die anderen. Das ist im Augenblick einfach nicht drin. Vielleicht später wieder. Es geht nämlich im Augenblick ums nackte Überleben. Ja, auf solche Massen war doch kein Mensch eingerichtet. Aber das wäre noch alles halb so schlimm, wenn der Boykott nicht wäre. Der Boykott ist das Ende. Der bringt uns alle um. Voraussichtlich. Also der Reihe nach. Wir wollten, weil wir sehr knapp mit Nahrungsmitteln sind, Konserven einführen. Ging auch prima, die Verhandlungen mit Libys liefen. Preis, Lieferbedingungen, alles klar. Aber auf einmal heißt es, geht nicht, die Regierung legt sich quer. Da hatte die Regierung gesetzlich einen Ausfuhrboykott über uns verhängt. Und wie das so ist, in 3 Tagen hatten alle Länder, die in den Vereinten Nationen organisiert sind, mitgezogen. Das heißt, wir kriegen nicht nur keine Konserven, wir kriegen überhaupt nichts mehr von der Erde. Das soll kapieren, wer es kann. In der offiziellen Begründung heißt es, weil ich Ihnen Ihre Spione abwerbe, das ist doch einfach nicht wahr, ich schwöre es. Denen habe ich es übrigens schon geschworen. Interessiert die gar nicht. Die lassen uns seelenruhig verhungern. Aber das wollen wir noch mal sehen. Wenn ich natürlich verantwortungsbewusst wäre, dann hätte ich meine Spione längst wegen Krisengefahr nach Hause geschickt. Als Eigentümer dieser Gegend bin ich völkerrechtlich wahrscheinlich sogar dazu verpflichtet. Aber ich kann's nicht. Das alte Lied. Ich schaff's einfach nicht. Und deswegen machen wir halt weiter. Roger. Sie hörten Unter Kontrolle oder Ein amerikanisches Märchen von Bernd Lau nach einer Erzählung von Robert Shackley. Die Personen und ihre Sprecher waren Lionel Lerner, Christoph Quist, Mavis O'Day, Monika Wieniger, Roy, Martin Semmelrogge, Ed Wallace, Horst Balke. Ferner wirkten mit Christine Davies, Gertraud Heise, Marianne Lochert, Sabine Postel, Clara Wahlbröhl, Hans Bernhard, Werner Rundsagen, Erik Schildkraut, Michael Thomas, Charles Wirz und viele andere. Ton Ludwig Groß, Schnitt Barbara Römer, Regieassistenz Johannes Hertel, Regie Bernd Lau. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk aus dem Jahre 1975, Redaktion Hermann Naber.